Zusammenbruch. Wie Kapital verdampft. Die hohen Häuserpreise erhöhten das Angebot an neuen Häusern. Ende 2005 machten die Wohnungsbauinvestitionen 6,3% des amerikanischen Sozialprodukts aus. Das höchste Niveau seit vor dem Koreakrieg. Das steigende Angebot führte dazu, dass die Preise ab Mitte 2006 fielen. Gleichzeitig stiegen für viele Käufer der letzten Jahre die Hypothekenzinsen. Der Häusermarkt brach zusammen. Die Werte verfielen. Die Subprime-Loans hatten plötzlich keine reale Basis mehr. Ein Viertel ihrer Schuldner geriet in Verzug. Damit war auch die Basis in vielen komplizierten synthetischen Wertpapieren auf eine Weise verändert worden, die kein mathematisches Modell vorausgesehen hatte. Sobald man über die Ebene der ursprünglichen zugrunde liegenden Kreditbeziehung hinauskam, wurde alles zu einer Frage des Vertrauens in die Richtigkeit der mathematischen Modelle und die Seriosität des bei der Konstruktion konkreten synthetischen Wertpapiers beteiligten Finanzexperten. Dieses Vertrauen bröckelte mit Ausbruch der Krise im August 2007 ein Jahr lang kontinuierlich ab, um dann mit der Insolvenz von Lehman Brothers im September 2008 schlagartig zusammenzubrechen. Was war falsch gelaufen? Die Summe der Ingredienzien ergab den Giftcocktail. Begünstigung einer Vermögensblase durch eine über lange Zeit zu leichte Geldpolitik mit zu niedrigen Zinsen. Unzureichende Kreditstandards bezüglich persönlicher Bonität und Eigenkapitalunterlegung. Trennung von Vergabeentscheidung und Risikotragung beim Kreditgeschäft. Weitergabe von Risiken durch Verbriefung, dadurch Desinteresse an der Qualität des Kreditgeschäfts. Ungerechtfertigtes Vertrauen in die Stabilität mathematischer Risikomodelle. Fehlanreize durch hohe Provisionen bei Strukturierung und Vertrieb synthetischer Wertpapiere, während die Risiken weitergegeben werden. Unzureichendes Eigenkapital, zu hoher Leverage auf allen Ebenen. Objektive Intransparenz der Produkte. Fehlende oder mangelhafte Regulierung. Herdentrieb, professionelle Blindheit bei den relevanten Entscheidungsträgern. Kurzfristiges Denken, Vergesslichkeit. Gefragt, weshalb die meisten seiner Ökonomenkollegen die Krise nicht hatten kommen sehen, antwortete Robert Shiller: Sie haben an die falschen Dinge geglaubt. Die meisten Makroökonomen und Finanzmarktspezialisten waren zum Beispiel der festen Überzeugung, dass Finanzmärkte effizient sind und dass wir die Marktpreise respektieren müssen als die kollektive Weisheit der Menschen, die jedermanns individuelles Wissen übersteigt. Es wäre lächerlich, den Markt in Frage zu stellen, dachten sie. Das war einer der größten Fehler in der Geschichte des ökonomischen Denkens. Auch wenn Märkte auf lange Sicht effizient sind, müssen sie dies auf kurze Sicht überhaupt nicht sein. Im Stichwortverzeichnis eines normalen Lehrbuchs über Finanzmarktökonomie kam das Wort Blase nicht einmal vor. Schiller meint, das ist abstrus. Denn es gibt immer wieder Übertreibungen auf den Finanzmärkten.